C1. Hallo Frau, Ich bin Frau Yildirim, Sakine Yildirim. Hallo, wie geht es Ihnen? Danke, Frau Yildirim. Danke, gut. Und was machen Sie? Ich bin Friseurin. Und Sie? Was sind Sie von Beruf? Ich bin Taxifahrerin. Haben Sie auch Kinder? Meine Tochter ist 3 Jahre alt. Wie schön. Ja, ich habe 2 Kinder. Mein Sohn ist 20 und lebt in Potsdam. Meine Tochter ist 13. Wir leben allein. Sind Sie verheiratet? Ja, seit 4 Jahren. Wir wohnen hier in Berlin. Und Ihre Eltern? Meine Eltern wohnen in Ankara.